herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 28, 2014. Ja, Titel habe ich noch gar nicht erdacht. Ja, muss erstmal gucken, wie sich das in der Sendung entwickelt. Hauptthema wird heute auf jeden Fall sein Manjaro New Plus Linux. Ein System zum gern haben. Ganz genau. Ja. Und damit fange ich auch jetzt erstmal gleich an. Ich habe nämlich schon letzte Woche, genauer gesagt am 10. Juli, nein, sogar noch ein bisschen früher, ja, das neue, für mich neue Manjaro New Plus Linux installiert. Ja, ich sag's nochmal, wahrscheinlich wird's Manjaro ausgesprochen, aber ich sag einfach Manjaro, fertig. Ja. Und zwar in der KDE-Version 0.8.1.0. Da ist es verfügbar. Man stelle fest, also dass es noch keine 1.0er-Version ist. Von daher ist die Kritik, die auch noch am Ende kurz folgt, zu relativieren. Ja, also da wird sicherlich noch was gemacht werden. Aber so wie es jetzt ist, ja, ist es schon sehr beeindruckend gewesen. So beeindruckend, dass ich die Installation, die Live-Installation auf dem USB-Stick, nachdem ich die gesehen habe, die hat mich dann so direkt dazu verleitet, das also zu installieren und quasi zu switchen von Linux Mint 17 KDE, mit dem ich eigentlich nicht ganz so zufrieden war. Da hatte ich ja auch schon drüber berichtet in der Rios Wochensicht, auch einen Artikel geschrieben auf riocentral.info, und da hatte ich also dann angefangen, nach einer anderen Distro zu gucken, und da ging es halt ja Richtung Arc, meine Bestrebungen, ja. Es gab etliche Sachen, was mich natürlich davon abgeschreckt hat. Und dann kam ein Tipp vom Ralf für dieses Manjaro. Das habe ich schon mal angeguckt und das sieht sehr, sehr gut aus. Basiert auf Arc, ja, ist kein Arc, basiert aber auf Arc. Und was da daran sehr, sehr interessant ist, ist, dass das Manjaro-Team eben ihre eigenen Repositories hat und damit eben auch ein Stück weit, sagen wir mal, eher garantieren kann, dass eben die Installation stabil bleibt, dass also nicht nach dem Update das System zerfetzt ist. Wie gesagt, es ist eine 0.8er Version, deswegen hat es mich schon gleich überrascht, dass es ohne Probleme gleich zwei Updates überstanden hat, mit einmal mit über 200 Paketen und einmal mit über 170 Paketen, und beide mit neuen Linux Kernels, und das hat alles wunderbar geklappt ohne Probleme. Ja. Installation ging eigentlich relativ schmerzlos ab, denn Manjaro hat einen Installer, einen GUI-Installer, sowohl für die Shell-GUI, also so ein textbasierter Installer, als auch dann eben für die grafische Oberfläche, ja, die dann auch gleich bootet in das KDE-System und gleich übrigens auch einige sehr interessante Standardsoftware mit startet. Zum Beispiel dieses Yakwake, ein Terminal-Programm, das für mich unverzichtbar ist, ja, unverzichtbar. Und das wird sogar von der Live-CD aus gestartet. Weiterhin finde ich es sehr gut, dass nach dem Booten Reconk bereits installiert ist und auch Standard gesetzt ist, zusammen mit dem Conqueror, das KHTML als Default Browser, ja, also Reconk dann als Default Browser. Das ist optimal, finde ich, für ein KDE-System, so soll das sein. Da habe ich mir dann auch die Mühe gespart, das Mozilla zu deinstallieren und dann natürlich das Problem zu haben, dass da noch etliche Abhängigkeiten vorhanden sind und das System dann eben ausgelegt ist auf Mozilla. So ist das System in sich geschlossen. Mozilla oder Chromium kann dann quasi ganz leicht über das Octopi nachinstalliert werden, sozusagen das Synaptic Package Manager bei Ubuntu. Das ist dann das Octopi für hier, basiert auf dem Pac-Man. Und also das ist auch so ein Tool, wo man damit dann eben die Pakete installieren kann. Finde ich ausgezeichnet gemacht. Ist natürlich ein bisschen Umstellung, wenn man von Ubuntu kommt, ja, oder von Linux Mint wie ich, dann ist es schon eine gewisse Umstellung, ja. Dann eben hier sowas ganz anderes vorzufinden. Was ich nicht ganz gut finde, ist, dass man noch teilweise mit ModProbe Dienste starten muss, obwohl man die gerade installiert hat oder die sogar schon vorinstalliert sind, aber eben hier mit ModProbe nicht gestartet sind. Das ist extrem komisch, wenn man von Mint oder Ubuntu kommt. Und das ist auch unlogisch, meiner Meinung nach. Wenn ich einen Service installiere, dann sollte der auch gestartet werden. Ja, und dann sollte das nicht nochmal eine manuelle quasi, für mich ist das eine manuelle Installation nochmal, nach der Installation, und das finde ich nicht gut. Aber gut, was soll's, ja, da sehe ich noch ein paar Probleme hinzukommen, wenn ich da kompliziertere Sachen installiere, aber bisher gab's keine größeren Probleme. Ja, also installiert war das relativ schnell, dann funktioniert das Teil auch, wie gesagt, die Softwareausstattung ist recht gut, das von Anfang an installiert ist. Es ist keine, sagen wir mal, jetzt garantierte Installation, die nur freie Software beinhaltet, beispielsweise der Adobe Flash ist gleich mit installiert, ja. Also das als Warnung für die Leute, das ist keine Distri, die jetzt darauf besonders Wert legt, ja, aber man hat einen relativ man hat ein lauffähiges OS, wo auch die normalen Anwendungen funktionieren, ja. Da kann man auch MP3s mit abspielen und so weiter und so weiter, das geht alles. VLC ist übrigens auch standardmäßig installiert, finde ich sehr, sehr toll. Und Recon habe ich schon erwähnt, Yakwake habe ich erwähnt, und damit ist natürlich auch schon mal gleich, kommt hier bei mir jedenfalls noch Spaß auf, weil das sind dann die ersten Schritte, die ich machen muss. Allerdings gab es dann trotzdem noch ein paar Schritte, die ich zusätzlich natürlich machen musste, weil, wie gesagt, ist das schon ein bisschen was anderes, wenn man hier beim Linux Mint rumwurstelt, ja. Da ist es doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig zuerst. Nach der Installation, und jetzt komme ich halt ein bisschen zu den kritischen Sachen, sage ich mal. Beim Installer kann man zum Beispiel nicht auswählen, ob man gleich bei der Installation das HomeDir verschlüsselt haben möchte. Das sollte eigentlich in einer Distribution bei 2014 2014 Standard sein. Da hoffe ich, dass das Manjaro-Team sich nochmal dran klemmt, und das ist wirklich eine der wichtigsten Funktionen im Installer bei mir. Und es hat mich fast davon abgehalten, ja, das überhaupt zu installieren. Das war der Knackpunkt. Erst nachdem ich schon im Internet mal nachgeguckt habe, wie das dann bei Arc zu machen ist, und dann habe ich beschlossen, okay, das kann ich machen, ohne dass damit ein ganzer Tag flöten geht. Und so war es dann auch. Allerdings war es trotzdem ein bisschen nervig. Ich habe das nochmal aufgeschrieben. Kommt gleich nochmal dazu. Ja. Dann gab es ein Problem, oder gibt es immer noch ein Problem mit dem Grafiktreiber. Auch nach den beiden Updates ist der Grafiktreiber so dermaßen grottenlangsam, ja, dass es echt schlimm ist. Also ich habe den Video Hybrid Intel Nouveau Bumblebee Treiber drauf, weil ich ein Dual-Grafikkartensystem habe. Dieser Treiber mit diesem selben System läuft unter Linux Mint und unter Ubuntu, also super flott, und die Grafikkarte, also das ist Wahnsinn, ja. Da kann man absolut nichts sagen. Ja, das ist also eine Intel GMA 4000 und eine Nvidia 740M, glaube ich, ist es, ja. Genau. Läuft also wunderbar, ganz toll, auch im Browser. Mit diesem Grafiktreiber kann man den Chromium-Browser sofort vergessen mit Hardwarebeschleunigung. Also da selbst beim normalen Textscrollen dauert das richtig, Reaktion, Scrollrad, bis sich was tut am Bildschirm. Ja. Und es ist vollkommen unbenutzbar, der Browser. Ja, sobald man WebGL ausschaltet beim Chromium, funktioniert es auch wunderbar. Beim Reconc ist es nicht ganz so schlimm, da kann man sogar angeschaltet lassen. Ja. Aber man merkt auch beim Aufbau, beim Bildaufbau, dass es so ein bisschen lahm ist, ja, und dass auch hier Grafik nachzieht, wenn man zum Beispiel das Windows schnell bewegt, etc. oder bei schnell bewegten Videoszenen in HD, da sieht man dann auch so Nachziehen der Grafik. Das ist auch 2014 unmöglich. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Trotzdem habe ich jetzt mal den Treiber gelassen, weil ich nur ungern den proprietären Nvidia-Treiber installieren will, weil ich da befürchte, dass es da dann bei Updates immer wieder mal Probleme gibt. Das kenne ich noch von früher, ja, als die Distribution öfters hier nach neuen Nvidia Kernel beziehungsweise nach einem neuen Linux-Kernel dann entsprechend den Dienst versagt haben, weil der Nvidia-Kernel, Entschuldigung, der Nvidia-Grafiktreiber da eben nicht damit zurechtkam. So, also deswegen habe ich das jetzt erstmal gelassen. Ich hoffe, dass es da noch Besserungen gibt, dass es gehen muss. Das sieht man an Linux Mint. Ja, es muss funktionieren. Der Grafiktreiber selbst ist wohl nicht das Problem. Der läuft. Da muss hier auch das Team natürlich ran. So schlimm sich die Kritik auch anhört, ja, die jetzt da wegen diesen beiden Sachen ist. Ich sag's nochmal, ist noch nicht mal eine 1.0er-Version. Ja. Und abgesehen von den beiden Problemen muss ich sagen, und das jetzt auch wirklich jetzt nicht so extrem dramatisch ist für eine 0.8er-Version, muss man auch sagen, dass es alles in allem eine großartige Distribution ist, die wirklich Spaß macht und die es jetzt auch länger als eine Woche bei mir ausgehalten hat, ja. Das soll was heißen. Da habe ich auch jetzt vor, die für sehr lange Zeit zu benutzen, ja, und hoffe eben darauf, dass das Manjaro Team da was mit den Grafiktreibern tut. Das Problem mit den Grafiktreibern ist schon an verschiedenen Stellen im Forum besprochen worden, deswegen habe ich jetzt auch nicht das notwendig empfunden, das nochmal zu schreiben dort. Ich hoffe halt eben, dass die Entwickler sich darum kümmern. Natürlich haben die alle Hände voll zu tun bei einer relativ jungen Distribution hier zu schaffen, das Ganze dann auch hier auf allen Bereichen dann eben zum Laufen zu kriegen, so wie sich jeder User das vorstellt. Für einen anderen User ist das vielleicht, was ich jetzt eher als große Probleme ansehe, ist für einen anderen User vielleicht vollkommen interessant, weil er eine andere Grafikkarte hat, etc. Also das muss man immer relativieren. Von daher also nichts, was ich jetzt sagen kann, nee, das geht gar nicht, sondern einfach nur, da muss ich das Team eben noch ranhauen. Ja. Jo, so ist das. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich komme mal damit dazu. Hier ein paar kleine Probleme, die ich eben schon angesprochen habe. Da gibt's auch einen Fix dafür, beispielsweise eben mit, oder ein Workaround, beispielsweise mit den mit dem Home-Dir-Verschlüsselung. Das kann man nachträglich tun. Das geht sogar noch relativ einfach. Ja, vorher muss man eben, EcryptFS ist installiert, muss man eben per sudo modprobe EcryptFS den Treiber laden, das muss man dann auch nur einmal machen, ja, dann hier mit den EcryptFS Tools dann das Homecrypt, der Homefolder migrieren, ja, und da wie das abläuft, ist alles nochmal beschrieben. Ich habe hier den Artikel verlinkt, da steht alles nochmal drin und auch da sind Links zu weiterführenden Anleitungen, die ganz, ganz wichtig sind. Ja. Und nachdem das dann passiert ist, kann man oder muss man unbedingt, das will ich hier erwähnen, unbedingt bevor man neu startet, ja, ganz wichtig, sich einloggen als der Benutzer, dessen Home-Verzeichnis man gerade migriert hat. Das ist also wichtig. Schon hat es unangenehme Konsequenzen. Danach eben auch noch ein EcryptFS-Unwrap-Passphrase machen. Auch das ist wichtig. Und natürlich nicht vergessen, auch die Swap-Partition nochmal zu verschlüsseln. Sonst kann es unter Umständen für die Katz gewesen sein, wenn man das Home-Crypt verschlüsselt. Also gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber das sollte man auf jeden Fall machen, die Swap-Partition auch verschlüsseln, auch das geht einfach. Und dann sollte man noch einige Eintragungen machen in /etc/pem.dsystem/system-auth, denn da muss man noch einiges eintragen, was auch nochmal von einem Artikel im ARC-Wiki sehr, sehr gut beschrieben wird. Links findet ihr alle. Ja, also Chromium, ja, ist auch ein Knackpunkt, allerdings jetzt auf jeder Linux-Distribution mit jeder neuen Chromium-Version ist nämlich das Problem, dass kein Flash mehr läuft. Boom, Ende. So. Ja, dafür gibt es eine Lösung, die ich ehrlich gesagt ziemlich übel finde, aber okay, man muss Pepper Flash installieren. Und dann funktioniert Chrome wieder. Wie gesagt, das hat nichts mit der Distribution zu tun. Das muss man jetzt auch machen, zum Beispiel bei Ubuntu oder mit Linux Mint und so weiter. Das hängt einfach an Chromium, weil eben Chromium keine Netscape-Plugins mehr benutzen kann. Ja. Und deswegen kann man das machen. Das kann man tun mit sudo und dann YA. O-U-R-T, ich kann es wahrscheinlich niemals in meinem Leben aussprechen, minus groß S, Chromium minus Pepper minus Flash, ja, und dann wird ein, wird dieses Pepper Flash kompiliert und installiert. Es kommt allerdings eine Warnung, die sollte man auch bedenken, dass es keine gute Idee ist, das als Root zu machen, ja, aber bei mir läuft es so wunderbar. Und danach kann Chromium auch Flash benutzen. Ja, und dann auch noch das immerwährende Problem mit X-Backlight und Brightness-Settings, ja, unter Linux. Auch das kann man lösen. Warum das von den ganzen Distributionsherstellern nicht einfach standardmäßig gemacht wird, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ja einen Rechner, wo eben das unbedingt nicht so ist wie normalerweise und deswegen wird es nicht gemacht, aber okay. Da muss man auch eine Zeile in der grub-cmd-line Linux Default Datei beziehungsweise in der grub-Datei ändern, ja, für den Default Boot und da muss man eben verschiedene Sachen ändern. Ich habe das alles hier genau beschrieben. Ähnlich wie bei Ubuntu, man muss nur ein klein wenig noch was beachten, dass man den Rest von der Zeile nicht löscht, ja, und dann funktioniert das. Also nach Resume darf man in dieser Zeile nichts mehr löschen. Danach hat alles funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, und auch die Einstellungen in den Settings funktionieren dann. Das heißt, man kann dort auch dann die Helligkeit verändern, so wie man das möchte, so wie es sein sollte. Gut, und zum Schluss noch war ein Problem, mit dem ich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte, aber es passiert es doch noch. Printer-Treiber, der Druckertreiber für den HL2030 von Prodder hat nicht funktioniert. Ich habe verschiedene Treiber ausprobiert, die man dann immer probiert, wenn mal was nicht klappt mit dem HL2030, eben den Original HL2030, den HL2035 und den HL1250 und bei keinem wurde ein Ausdruck gestartet. Das war also ganz komisch. Der Drucker hat die Daten empfangen. Ja. Das konnte man an der entsprechenden Kontrolldiode sehen. Aber der Ausdruck ist nicht gestartet. Bevor ich jetzt den ganzen Treiber installiere, habe ich nämlich einfach Folgendes gemacht. Ich bin zu openprinting.org gegangen, habe dort in dem entsprechenden Bereich meinen Drucker ausgewählt. Dort wurde mir eine PPD-Datei dann zur Verfügung gestellt zum Herunterladen. Das habe ich gemacht, habe das dann angegeben in Settings, Printer, Configure, Select, Custom Driver, habe den aufgerufen und siehe da, dieser Treiber sieht nicht nur aus wie der Ubuntu-Treiber, ja, während der andere, denn die anderen, die da installiert sind, komplett anders ausgesehen haben, ja, sondern hier, dieser hat auch einwandfrei funktioniert. Ja, super. Also ich konnte bei diesen Treibern, die da standardmäßig mitkommen bei Manjaro, konnte ich auch nicht mehr auswählen, zumindest hat das dort so nicht gestanden, mit dem Economy-Sparmodus für den Toner konnte ich nicht auswählen. Und in diesem Treiber von openprinting.org, den ich per PPD-File dann eben heruntergeladen habe, da sieht es, wie gesagt, so aus wie bei Ubuntu. Dann kann man das auch auswählen, wie viel Toner gespart werden soll und so weiter. Also danach hat es mit dem Drucker auch geklappt. Und ich bin jetzt soweit mit dem Manjaro zufrieden. Hoffe, dass eben der Grafiktreiber da noch verbessert wird, dass der einigermaßen Speed bekommt, damit ich auch wirklich 3D-Grafikbeschleunigung nutzen kann. Das ist momentan bei mir nicht möglich. Das System aber läuft, wie gesagt, zufriedenstellend bisher. Und das ist so eine richtige Distribution zum gern haben. Richtig so zum gern haben. Ich mag wirklich hier mein Manjaro Linux, ja, und ja, ich habe da natürlich gleich ein paar Anpassungen gemacht, so kleinere Anpassungen natürlich, damit ich mich da wohlfühle. Und ich muss sagen, bis jetzt vermisse ich hier das Ubuntu-Universum noch überhaupt nicht. Ja. Und es macht riesen Spaß und hoffe, dass das System jetzt hier einige Jahre stabil läuft. Und freue mich auf das Rolling Release System, das ich jetzt seit langer, langer Zeit wieder benutze. Diese Updates bei Linux Mint, die haben mich immer sehr abgeschreckt. Und deswegen, ja, jetzt also. Und beim letzten Update ging es übrigens auch komplett schief. ja, also und deswegen freue ich mich jetzt auf das Rolling Release Modell. Ich halte euch natürlich hier immer auf dem Laufenden und werde sicherlich noch vielleicht einige Tipps oder so in der nächsten Zeit hier loswerden. Und vielleicht gefällt es euch ja auch. Ihr könnt es natürlich unter manjaro.org kostenlos herunterladen. Ich empfehle euch die Installation auf einem USB-Stick. Ja. Und dann werdet ihr vielleicht so überzeugt sein wie ich, wenn ihr das System bootet und ihr wirklich ein schönes, aufgeräumtes KDE-System vorfindet. Ja, mir hat das ausgezeichnet gefallen. Natürlich gibt es Manjaro auch noch mit anderen UIs drauf. Also ich muss mal gerade mal gucken, was gibt es denn eigentlich hier. Die Standarddinger sind natürlich vorhanden. Hier, manjaro.org/get-manjaro. Da kriegt ihr dann eine XFCE-Edition angeboten, die Open Box-Edition, die KD und eine KDE-Edition und auch eine Minimal Net Edition, also ohne grafische Benutzeroberfläche. Ja, und es gibt noch einige Community-Editionen. Und ich find's als sehr, sehr schön und interessant, dass es hier so viele Dinger gibt. Ich finde auch gut, dass Manjaro hier die KDE-Edition da, na, ich möchte nicht sagen, in den Vordergrund setzt, aber als die große UI quasi sich für KDE entschieden hat und nicht GNOME. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich denke, dass OpenBox bzw. XFCE für den Ersatz für die GNOME-Fans doch gut ist. Und die anderen werden wahrscheinlich mit der KDE-Edition besonders gut beraten sein. So, damit lasse ich das jetzt mal und komme weiter zum nächsten Thema. Und zwar gab es da eine Reaktion eigentlich zum Uncast, ja, aber ich denke, das hat hier jetzt in die, dass das hier in die Wochensicht besser reinpasst. Ich habe nämlich im Uncast mal erwähnt, wegen WordPress, habe ich es so beiläufig gesagt. Und da schreibt der Robert, ein WordPress Auto-Update kostet sich genau einen Klick und 5 Sekunden. Ich sehe das Problem echt nicht. Ja, Robert, ganz klar, also zunächst mal ist es so, dass ich niemals ein Auto-Update auf einem produktiven Server machen wird. Ja, niemals. Ich möchte ja wissen, was dort kommt. Und die Pakete müssen auch genau kontrolliert werden, was da kommt. Ich installiere nicht einfach irgendetwas auf dem Server. Das kann ja mehr Kopf und Kragen kosten. Das geht gar nicht. Dann halte ich natürlich auch WordPress generell für unsicher. Definitiv. Ich denke, dass auch die Zahl der gehackten WordPress-Blogs für sich sprechen. Ja. Das kann man natürlich auch wieder so sagen, ja, das hängt halt damit zusammen, dass WordPress auch das meistgenutzte Blogging-System ist. Richtig, mag sein, aber ich muss nicht das meistgenutzte Blogging-System benutzen. Ich muss eins nutzen, das nicht Gefahr läuft, ständig gehackt zu werden, weil jedes Script-Kiddie im Internet ein Script runterladen kann, um einen WordPress-Blog zu hacken, mit vielleicht veralteter Server-Software, wobei ich beim nächsten Problem bin, ja. Auch der Server muss gut gepflegt sein. Das heißt, ich brauche ja auch einen Webspace, ja, einen Serverspace brauche ich da. Und auch der muss gut gepflegt sein. Root-Server kommt erst gar nicht in Betracht, ja. Da habe ich einfach keine Zeit dazu. Habe ich früher mal gemacht, den Spaß. Ja. Aber das geht einfach nicht mehr. Da muss der auch eben entsprechend von den Anbietern gut gewartet und gepflegt werden. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Cloud Space oder Webspace Anbieter katastrophale Update-Zeiten für ihre Server-Software haben. Bei manchen kostet es sogar noch extra, wenn man immer die neue Software haben will. Das ist unglaublich. Und da habe ich überhaupt gar keine guten Erfahrungen gemacht. Und deswegen bin ich eben ja auch zu Blogger.com gewechselt. Ich, wie gesagt, ich halte WordPress grundsätzlich den Code und so weiter für grausam. Und ich würde auch ehrlich gesagt lieber zu alternativen Projekten eben wechseln, wie zum Beispiel Nanoblocker, wo ich aus der Linux-Shell direkt ausblocken kann, ja, oder eben auch per Emacs direkt Seiten schreiben kann und das dann als HTML quasi hochladen kann. Die werden dann eben als HTML-Seiten gespeichert auf dem Server und da ist überhaupt gar kein PHP im Spiel etc. und damit auch natürlich so sicherer geht's nimmer. Die Seiten, zum Beispiel die Indexseite, wird dann eben jedes Mal neu erstellt durch dieses Emacs-Skript. Also das würde ich machen, aber da bleibt natürlich immer noch das Problem mit dem Webspace. Und das sind natürlich auch noch Probleme, die hinzukommen, wo ich natürlich dann eben sage, nö, dann es muss schon so in der Qualität, in der Art sein wie Blogger.com. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schlimm, wenn Google diesen Blogger-Dienst einstellen würde, weil momentan sehe ich keine Alternative auf dem Markt. Ja. Alles andere hat massive Nachteile, die ich eigentlich gar nicht mehr eingehen wollte. Ja. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass zum Beispiel eben ja, auch für die Podcasts ist es so, ich hätte gern ein System, wo man eben, wo eben verlässlich ist, auch wenn zum Beispiel die Rechnung nicht mehr gezahlt werden kann. Das ist immer so eine Überlegung. Alles, was ich im Internet veröffentliche, das soll auch verfügbar bleiben. Ja? Und das geht nicht mit einem Server mit bezahltem Webspace. Das geht nicht. Ja? Weil wenn man den nicht mehr bezahlt, dann ist der weg, dann ist er runter, die Daten sind weg. Dann kann man höchstens vom Internetarchiv das Ganze finden. Und das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Gut, also. Danke aber, Robert, für deine Reaktion darauf. Es ist natürlich sicherlich nicht ganz so so einfach nachzuvollziehen, warum ich das jetzt als besonders unsicher sehe. Aber ich sag's mal so, es gibt leider zu viele Methoden immer noch, um ein normales WordPress-Blog zu hacken. Ganz normal. Von Plugins will ich gar nicht sprechen. Gut, Cloud-Speicherdienst-Box, ja, der war jetzt die Woche in den Schlagzeilen. Was ist damit los? Box holt sich von einem Investor 150 Millionen Dollar zusätzlich. Eigentlich sollte Box ja an die Börse gehen, ja. Und man hat erstaunlicherweise die Bewertung bei 2,4 Milliarden Dollar angesetzt. Ja. Warum jetzt allerdings statt dem Börsengang hier noch mehr Geld von Investoren gezogen wird, das ist eine gute Frage. Was ist da los? Was hat Box vor? Macht Box vor dem Start noch, wollen die noch andere Dienste haben, mit denen sie sich vielleicht vor der Konkurrenz setzen können? Oder gibt es vielleicht schon die ersten Probleme? Es war ja klar geworden, dass Google, nachdem die aggressive Preise im Cloud-Space-Bereich vorgelegt haben, ja, dass Box und andere Cloud-Space-Anbieter eben da massive Probleme bekommen könnten, ja. Und hier wird halt eben spekuliert, dass genau das jetzt passiert ist bei Box. Man muss sich vorstellen, dass das Geschäftsmodell halt hier aus, ja, ein bisschen schwierig ist. Man kriegt zum Beispiel kostenlos 10 Gigabyte, ja, mit einer 250 Megabyte File-Upload-Begrenzung. Und bei Google sind es ja da jetzt momentan, glaube ich, 15 Gigabyte. Kann sogar sein, dass es schon wieder erhöht wurde. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es sind 15 Gigabyte. Und keine File-Begrenzung. Also das ist schon heftig. Dann das Starter-Paket kostet hier $5 im Monat. Ja, man kriegt 100 Gigabyte Speicher angeboten, und da hat Box ja auch schon reagiert auf die Google Cloud, wenn man so will. Ja, ich guck gerade mal da, wie da momentan die Preise liegen. Schauen wir mal. Da kann man mal gucken. Ja, da gibt's also 100 Gigabyte für $1,99 pro Monat statt $5. Für $9,99, ja, gibt's bereits 1 Terabyte Speicher. 1 Terabyte Speicher bei Google, ja, während es bei Box für $15 im Monat, ja, dieses Terabyte gibt. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal die Ursprungspläne, das ist schon der angepasste Preis nach dieser Offensive das ist schon der angepasste Preis nach dieser Offensive. Und auch hier gibt es File-Beschränkungen, 2 GB File-Size für ein Starter-Paket und 5 GB File-Size für ein Business-Paket, wobei das wahrscheinlich dann nicht mehr großartig relevant ist. Also, ich muss schon sagen, es ist schon schwierig, ja, zumal auch eben dann diese ganzen Firmen wie Box sitzt ja auch wie Google dann eben in den USA, und da ist dann natürlich generell die Frage, wird das noch gemacht? Von daher gibt es auch Probleme bei den Cloud Space Anbietern, auch wenn es hier die Presse und die großen Unternehmen nicht gerne sagen wollen. Es ist tatsächlich zu merken, dass die Leute hier der Cloud jetzt noch skeptischer gegenüberstehen, als sie sonst schon waren, ja. Leute wie ich beispielsweise hatten früher alles in der Cloud, alles gemacht in der Cloud. Ich war Verfechter der Cloud, ja. Jetzt habe ich alle Cloud-Dienste eingestellt. Ich mache gar nichts mehr. Meine Daten sind nur noch lokal verfügbar, außer die Daten, wo ich eben sowieso im Internet veröffentliche. Die sind natürlich noch auf Cloud-Server beziehungsweise auf solchen Diensten wie eben Google Fotos oder sowas drauf, ja. Aber nur noch die, wo eben tatsächlich veröffentlicht werden. Ja. Und das war für mich wirklich eine 180-Grad-Kehrtwende. Und das hätte ich noch vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren noch überhaupt nicht gedacht, dass es sowas, dass ich das machen werde. Und ich war ein super Cloud-Befürworter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das bei vielen Leuten geht, die vorher schon skeptisch waren bei der Cloud. Für die ist die Cloud sowas von tot. Ja, töter geht's gar nicht mehr. Töter geht's gar nicht mehr. Ja, so ist das. Gut. Deswegen ist jetzt die Frage, was ist da los mit den 150 Millionen? Ja, was war das? Ich werde es im Auge behalten. Spekulationen gibt es genug momentan im Netz. Aber wenn jemand, und deswegen will ich das auch erwähnen hier, falls jemand Kunde von Box ist, der sollte jetzt schnell hellhörig werden und vielleicht schon mal so ein Backup machen von seinen Box-Daten, ja, und so mal die Fühler schon ausstrecken, ja. Schon steht ihr am Schluss vielleicht ohne eure Cloud-Daten da. Ja. Wobei ich denke, wenn, dann gäbe es sicherlich noch eine Migrationszeitspanne. Ja. Auf der anderen Seite können diese 150 Millionen Dollar Investition auch natürlich bedeuten, dass einfach nur noch ein neuer Dienst gestartet wird, vielleicht auch Kapazitäten erweitert, vielleicht wird auch neue Preisoffensive geplant, ja, bevor es eben an die Börse geht. Wer weiß, ja, das kann auch sein. Okay, Als nächstes Start-up-Unternehmen entdecken den Ellenbogenkapitalismus. Ja, naja, gut, ist vielleicht nicht ganz so neu, ja, aber mittlerweile, denke ich, hat es eine neue Dimension. Angefangen hat es ja mit diesem Monkey Parking, da heißt es, glaube ich, komme ich auch gleich noch dazu, ja, genau, Monkey Parking. Und jetzt hat der Brian Mayer sich selbst als meistgehasste Person in San Francisco bezeichnet. Das ist ein guter, das könnte gut sein, denn er hat einen Online-Dienst Reservation Hop gemacht, bei dem eigentlich das Schmarotzertum zur Perfektion getrieben wird, ja, oder möchte ich fast sagen, der Kapitalismus zur Perfektion getrieben wird, denn der reserviert sich unter falschen Namen Plätze in begehrten Restaurants. Ja, und verkauft diese Plätze dann im Internet und macht damit natürlich kräftig Gewinn. Ich meine, wie asozial das ist, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ja? Weil in vielen Restaurants, wo er eben viele Plätze reserviert, da warten die Leute richtig drauf, bis sie einen Platz bekommen. Ja, und das ist eben richtig asozial dann, hier den Leuten die Möglichkeit zu nehmen, vor allem, weil dann natürlich auch öfters mal Reservierungen übrig bleiben, die nicht eingehalten wurden. Und das ist eine Riesensache. Ja. Deswegen gab es da auch Probleme. Ja. Und die Reaktionen auf dieses Start-up ist natürlich äußerst übel ausgefallen. Ja. Heftige Beschimpfungen sind dort an der Tagesordnung. Jetzt scheint er aber auch ein bisschen zurückgerudert zu sein und er probiert jetzt ein neues Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell zu ändern. Das heißt von Betrug, ja, will er das Geschäftsmodell jetzt ändern in Zusammenarbeit mit den Restaurants. damit möchte er eben die als Partner gewinnen und dann eben die Reservierung online verkaufen. Ja, die Gastwirte würden da sogar dann dran verdienen. Vorteil wäre natürlich, dass dann ein besserer Überblick herrscht über die Reservierung an sich und so, dass dann keine freien Plätze quasi reserviert werden und die nicht vergeben werden können an Kunden, die jetzt hier aber in das Restaurant wollen. Ja. Und so könnte man das besser dann handhaben. Ja, also das ist ein Geschäftsmodell, das hört sich auch vernünftig an. Das andere ist eigentlich unglaublich. Also mich wundert's, dass der noch nicht verklagt wurde. Vielleicht kommt auch noch was auf ihn zu. Ja? Nachdem er jetzt halt quasi zugegeben hat, dass er hier unter falschem Namen reserviert. Da könnten doch einige Restaurants vielleicht ihm jetzt ihn sagen, okay, da ist uns Umsatz flöten gegangen, dann zahlst du uns jetzt mal schön nach. Ja? Ansonsten jetzt das mit der Zusammenarbeit, das finde ich dann wiederum ganz okay. Ja. Und ein anderer Dienst, der eben hier schon längere Zeit Schlagzeilen gemacht hat, eigentlich in dieses Monkey Parking, da hat sich jetzt sogar der Rechtsanwalt von der Stadt San Francisco eingeschaltet und hat dafür gesorgt, dass dieser Service Monkey Parking erstmal abgeschaltet wird. Ja. Und das aus gutem Grund. Hier Parkplätze sind natürlich auch in San Francisco, wie ja, kennen wir ja, eigentlich fast überall auf der Welt, wo viele Leute in kleinem Raum wohnen, ist Mangelware. Und bei Monkey Parking App, da konnte man eben seinen Parkplatz verkaufen, sozusagen. Ja, das heißt, man hat einen Parkplatz irgendwo reserviert und hat die dann über das verkauft. Ja, über das Monkey Parking und wenn derjenige dann angekommen ist, dann hat man eben den Parkplatz freigemacht und dann ist er reingegangen und wunderbar. Ja, zunächst hat sich das ja gar nicht so schlimm angehört. Das heißt zum Beispiel, man kann auf ein Meeting gehen, ja, weiß, okay, man braucht da einen Parkplatz, sowieso. Dann kann man den Parkplatz schon mal einstellen, das Meeting geht bis 2 Uhr. Gut, dann sagt man, okay, Parkplatz ab 2 Uhr zur Verfügung, setzt den Monkey Parking rein und alles wunderbar. Soweit, so gut. Wenn es da nicht das Heuchlertum geben würde von dem Menschen und die unglaubliche Giersucht, da haben Leute Parkplätze abgesperrt oder hat generell Parkplätze reserviert, auch wenn sie jetzt da nicht irgendwie hingegangen sind, sondern absichtlich eben die Parkplätze reserviert, irgendwas draufgestellt, ihr Auto drauf geparkt, obwohl sie da eigentlich hätten müssen parken. Aber zum Beispiel jemand, der eine Garage hat, in der Nähe, ja, parkt einfach mal vorne dran, verkauft den Parkplatz dort. Und das geht natürlich San Francisco jetzt nicht mehr so gut rein. Und deswegen sind die jetzt dagegen vorgegangen und erstmal den Service runtergefahren. Ja, so sieht's aus. Ob und wann der dann wieder gemacht, also weitergeführt wird, weiß man noch nicht. Die Firma ist jedenfalls nicht dicht gemacht worden, aber die App ist nicht mehr im App Store verfügbar beispielsweise. Und das spricht eigentlich deutliche Bände. Ja. Ich denke, da sollte man auch darauf achten, dass es das vielleicht auch nicht aus dem Router gerät mit solchen Diensten. Was kommt denn als nächstes? Es ist schon ziemlich hart an der Grenze von dem, was meiner Meinung nach überhaupt noch moralisch zu vertreten ist. Ja. Also, wenn hier ein paar jemand zum Parkplatz absperren wird, ja, dem, also da würde ich aber wirklich sauer werden. Dann würde ich seinen Schrott, das er hingestellt hat, würde ich am Bürgersteig kloppen, ja, und dann mit dem Auto reinfahren. Fertig. Ja. Also das wäre echt übel. Und wenn ich den Typ sehen würde, dann könnte sich aber was gefasst machen. Die Polizei würde ich auch rufen, das ist nämlich bei uns illegal. Auch wenn jetzt sich jemand übrigens auf den Parkplatz stellt und einen Parkplatz frei hält, ist eigentlich nicht mehr ganz okay. Ja. So sieht's aus. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Gut, ich habe vorhin schon mal was gesagt mit dem mit diesem Box Cloud Dienst. Ja, ganz sicher ist, dass Ubuntu One Ende Juli seinen Betrieb einstellt. Deswegen jetzt ganz schnell, ja, ganz schnell noch, wenn ihr das noch habt, Daten sichern von Ubuntu One runterholen und bei euch sichern, denn nach dem Juli, also im August, werdet ihr nicht mal an eure Daten rankommen, die bei Ubuntu One gespeichert sind. Hat Ubuntu One, Ubuntu, ach, Canonical, Entschuldigung, hat das schon länger angekündigt, dass Ubuntu One abgeschaltet wird. Also, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, jetzt ist noch eure letzte Chance hin im Juli und das machen, sonst sind eure Daten futsch. Wieder einer, der umgeht, wie gesagt, durch die Preise und ehrlich gesagt, ich finde noch nicht mal die Preise von Google, finde ich noch nicht mal gut. Ja. Wenn ich die, wenn das, der Cloud-Skandal nicht passiert wäre, ja, dann wäre ein Terabyte gerade mal noch so okay gewesen, aber ich hätte da schon eigentlich mehr gebraucht. Eigentlich Unlimited Storage für einen vernünftigen Preis. Ja, 10 Euro Unlimited Storage, das ist das, was ich brauche. Weil ganz einfach, da muss es auch ein Pauschalangebot geben. Ja. Auch wenn ich das jetzt vielleicht dann die jetzt nicht unbedingt, also ich gleich 10 Terabyte brauche, ja, wenn, dann möchte ich das dann auch für alle meine Daten haben, für Backups und so weiter und so weiter. Ja, und dann fliegen dann halt auch mal so mit der Zeit hier ein paar Backup-Platten rum, ja, das kennt man ja. Ja, wer hier zum Beispiel mit Timeshift oder Ähnlichem arbeitet, da weiß das dann, ja, wenn man so zwei 1 Gigabyte-Platten hat, ja, und vielleicht noch ein paar externe und tut das dann alles sichern. Und auch mit der Zeitlinie her sichern, dann hat man dann eben nach einem Jahr dann nur um zig Terabyte an Daten. Ja, nützt mir also nichts, wenn ich jetzt ein Backup in der Cloud machen möchte. Aber wer will das jetzt natürlich schon noch machen, na, nach dem ganzen Skandal? Also ich würde nie mehr ein Backup, ja, ins Internet laden. Das war verrückt unter diesen Voraussetzungen. Ja. Kann ich die Daten auch gleich an die NSA direkt mailen. Ja. Also, dann gab es noch was, was wirklich heftig war die Woche, meiner Meinung nach, habe ich auf Heise gelesen, und zwar die Drossel beim DSL. Ja, bei O2 soll es jetzt bald soweit sein. Die Telekom ist ja schon zurückgerudert nach heftigen Protesten, aber Telefonica scheint das anscheinend nicht als nötig zu empfinden und die wollen bei ihrer Drosselung für ein normales DSL, wir reden von Festnetzen, nicht von nicht von Mobilfunk, ja. Wollen die also dabei bleiben, ja, nach einem gewissen Kontingent an eben runter zu drosseln auf 2 Megabit Sekunde, ja, willkommen in der Steinzeit, sage ich dann nur. Das ist natürlich absolut hier im Jahr 2014 absoluter Blödsinn, wo alles mit Video-Streaming und so weiter funktioniert. Amazon Instant Prime kann man dann vergessen. Außer Amazon macht dann mit O2 beziehungsweise Telefonica dann wieder einen Deal aus, ja. Und da ist dann natürlich Netzneutralität am Arsch, ne? Entschuldigung, das ist so deutliche Sache. Aber so geht das natürlich nicht. Und es wurde ja auch entschieden, ganz klar, dass man Flatrate nur noch den Begriff Flatrate nur noch nutzen darf, wenn es eben keine Volumenbeschränkung so gibt. Ja, das wurde auch klar gemacht. Also gab es dann eben ein Rückrudern von der Telekom, aber Telefónica will das durchziehen mit O2, und zwar, wo steht's, am 1. Oktober. Ja, ursprünglich sollte es seit 1. Juli gelten, aber offenbar wurde das jetzt nochmal verschoben auf den 1. Oktober. Ja. Also der Verfasser hier des Artikels bei Heise sieht hier schon eine Steilvorlage für ein neues Internet-Meme, ja, weil man ja diese Drosselung den Kunden sogar als Vorteil verkauft, ja. Das ist unglaublich. Und so strotzt natürlich auch der Artikel voll berechtigter Ironie, meiner Meinung nach, denn die Vorteile, ja, das ist ja der Scherz des Jahrhunderts. Ich glaube, PR-mäßig sollte man bei Telefonica vielleicht nochmal so ein paar Leute entlassen, ja, und ein paar neue einstellen, aber so, ich weiß nicht, wäre vielleicht ganz gut, bevor die Firma komplett in den Ruin getrieben wird, weil wer das Angebot nutzt, ja, naja, der ist eigentlich selbst schuld. Ja. Warum sollte man das denn tun? Ne? Weil man so viele Vorteile hat. Ich verstehe. Gut. Dementsprechend, ja, was passiert, wenn man den Leuten das Internet versagt, ja, und dann vielleicht irgendwann mal keinen vernünftigen Internetzugang mehr hat, oder vielleicht gar keinen Internetzugang mehr? Das zeigt natürlich mal wieder ein Clip aus einer South Park-Folge, ja. Ist hier verlinkt. Schaut euch an. Chaos und Zerstörung, ja, weil der Internetzugang fehlt. In unserer Zeit vielleicht gar nicht mehr so abwegig, ja. In 10 Jahren vielleicht Standard, undenkbar, wenn das Internet passiert ist, das Ende der Zivilisation. Wer weiß. Also, ich habe alle Links hier, die sind natürlich auch ganz besonders wichtig, stehen im Manjaro-Bericht und auch im alles verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Das Ganze findet ihr natürlich. Ha, ich hab's was vergessen, dann am Ende. Plus oben wie gewohnt sich eingeben, findet ihr das Twitter als Rio, ja, und auch eine Mail könnt ihr mir schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. DBG-Key findet ihr auf der Seite oder auch auf dem GNU-Key-Server, ja, könnt ihr auch den runterladen, für eine Mail zu schicken, und eben die Sachen mal ganz wichtig, wenn ihr links die ganzen Links und Infos findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com, und ich muss immer daran denken, ja, an die Mehrzahl thenetcasts.com. Das sind schon lange die irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, auch wenn Deutschland Weltmeister geworden ist, ja, auf euch. Ich muss die Sorgen.